Es ist eine ganz eigene Welt hinter dieser Tür in der alten Fabrikhalle. Eine Welt wie vor 200 Jahren, geprägt von vielen Regeln, von Traditionen, auch vom Recht des Stärkeren. Fast wie in einer Sekte fühle ich mich. Wer von Ozka lernen will, muss viel Zeit und vor allem Disziplin mitbringen. In der heutigen Zeit kann das vielen Orientierung bieten. Während die Schülerzahlen in Japan sinken, freut sich die Schule in Deutschland über immer mehr neue Mitglieder. Einem Phänomen begegnet unsere Lieblingsrussin Alia Begischeva in Deutschland immer wieder. Kreativen Namen für Friseurläden. Dabei überzeugen die Friseure mit einem speziellen Humor, den wirklich nur sie erreichen können. Dieses Mal soll es in meiner Kolumne um lustige Friseurnamen gehen. Ein tolles Thema, aber ich bin auch ein bisschen traurig. Denn ich wünschte, ich könnte einfach die Namen der deutschen Friseursalons aneinanderreihen. Wie Perlen auf eine Kette. Denn jeder Name ist eine Perle, die im eigenen Glanz strahlt. Jedes Schild über der Tür eines Friseurladens ist schon fast eine Mini-Kolumne. Lustiger schaffe ich das auch nicht.